Tja, wie rosa Zuckerwatte. Ja, so liegt dieser 10 Lichtjahre große Nebel im interstellaren Medium und grenzt sich ab vor der Dunkelheit des ansonsten fast leeren Kosmos. Innerhalb dieses Nebels eine Gruppe von O- und B-Sternen, die mit ihrer Strahlung das Gas zum roten Leuchten bringen. Ein Wahnsinnsbild. Ich bin immer wieder begeistert von den Farben des Universums. Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Leider ist es ja so, dass es als Amateur, ne, also wenn man mit dem Auge durchs Teleskop guckt, sieht die Welt ja nie so aus, wie sie auf diesen wunderschönen Farbbildern dann dargestellt wird. Das sind ja häufig Aufnahmen, da muss man Stunden und Stunden mit einem Teleskop draufhalten und mit sehr hoher Empfindlichkeit die Photonen aufnehmen, die das Universum dazu einem schickt. Und in dem Fall war es eben, sind es die Photonen von einem Gasnebel in unserer Milchstraße, dem sogenannten Lagunennebel. Eigentlich im Grunde genommen so einer ganz normalen Elementküche, wo einige Sterne schon entstanden sind, wieder neue demnächst entstehen werden, andere demnächst untergehen werden und so weiter und so weiter. Und dazwischen ist es merkwürdig rote Licht, was da so diffus in dem Nebel zu sehen ist. Und dieses Licht kommt vom Wasserstoff. Und das Thema heute lautet, was ist eine H2-Region? Also nicht zweimal H, HH, hat doch schon wieder irgendein Kommunist hier die Kreide weggenommen. Kann ich mal welche haben? Herrschaften, so kann ich nicht arbeiten. Danke. Was ist eine HH? Ja? Was ist eine H2-Region? Ja? Und zwar H, römisch 2. Das ist also ein echter Terminus technicus, ein echter Fachbegriff. Eine H2-Region, das ist das, was Sie in dem Bild gesehen haben, dieses rote Leuchten des Gases. Und was Sie da sehen konnten, beziehungsweise die Erklärung, die ich Ihnen jetzt abliefere, das ist eines dieser perfekten Beispiele davon, wie Theorie und Beobachtung zusammenlaufen und woran sich das sehr erfolgreiche Wechselspiel, ja, der Hypothese, die Naturgesetze, die wir von der Erde kennen, würden auch im Himmel gelten, also wie im Himmel, so auf Erden und umgekehrt, dass das tatsächlich stimmt. Wir gehen jetzt einfach mal in die Tiefe der Materie hinein, in dem Fall wirklich des Wasserstoffs, und gucken mal, was passiert da so. Ein Wasserstoffatom besteht aus einem Proton, also einer positiven Ladung im Kern, und einem Elektron, was um diesen Kern herumrast. Das ist neutraler Wasserstoff. In der Sprache der Astronomen H römisch 1, H1. Und wenn dieser Wasserstoff ionisiert wird, dann wird aus dem H römisch 1 ein H römisch 2. H römisch 2 ist im Grunde genommen ein Proton ohne sein Elektron. Und diese H2-Region, die da dieses rote Licht verteilt, die kommt nun dadurch zustande, dass die Ultraviolettstrahlung der großen Sterne, die in dieser Gaswolke schon entstanden sind, den Wasserstoff, den neutralen Wasserstoff, ionisiert. Also dem neutralen Wasserstoff gewissermaßen das Elektron wegreißt. Das muss eine ganz ordentliche Energie sein. Denn neutraler Wasserstoff, wenn er sich abgeregt hat, das Elektron also auf der innersten Schale, auf der im innersten Energieniveau sich befindet, dann braucht man schon Photonen mit ordentlich Energie, um dem Proton das eine Elektron zu entreißen. Man braucht UV-Strahlung. Wenn aber dann das Elektron frei ist, kann es ja von jedem anderen Proton wieder eingefangen werden. Und dieser Einfang, der geschieht nun nicht auf der allerinnersten Bahn, sondern auf irgendeinem Energieniveau weit draußen. Sodass ein Elektron, das von einem Proton eingefangen wird, ja, eingefangen wird, wenn es dann von einem Energieniveau zum nächsten springt, gibt es eine viel weniger energiereiche Strahlung ab, als die, die nötig war, um es aus dem Atomkern herauszuholen. Sind Sie noch da? Nochmal. Also, um ein Elektron aus einem abgeregten Wasserstoff herauszuholen, braucht es UV-Strahlung. Und wenn dieses Elektron dann frei ist, dann kann es durch die anderen Protonen so abgelenkt werden oder eingefangen werden, dass es eine viel weniger energiereiche Strahlung abgibt. In diesem Fall die häufigste oder intensivste Linie, die liegt eben im roten Bereich des elektromagnetischen Spektrums, nämlich des sichtbaren Teils. Und deswegen leuchtet dieser Nebel so rot, weil es eine H2-Region ist. die Rekombinationsstrahlung rekombinieren. Das heißt also, das freie Elektron ist vom Wasserstoff wieder eingefangen worden. Es hat sich zusammengesetzt. Dabei wird Rekombinationsstrahlung abgegeben. Das hängt damit zusammen, dass also in der Wolke selbst die Strahlung der Sterne das Gas zunächst ionisiert hat und dann hat es sich wieder abgeregt durch die Rekombination. Deswegen glüht dieser Nebel so rot. So. Und jetzt wollen wir das Ganze mal ein bisschen reflektieren, was ich Ihnen da erzählt habe. Ich behaupte, dass die Eigenschaften von Wasserstoff, so wie wir sie hier auf der Erde im Labor messen, also zum Beispiel die Ionisationsenergie, das ist die Energie, die ich mindestens brauche, damit ein Elektron in einem Wasserstoffatom von dem Atomkern entfernt werden kann. Dass diese Ionisationsenergie auf der Erde genau den gleichen Wert hat, wie da draußen in diesem Gasnebel, der in der Milchstraße wirklich ein Otto-Normal-Gasnebel ist. Er ist sehr schön, keine Frage, aber es ist ein ganz normaler Gasnebel. Ich behaupte, dass ein freies Elektron, wenn es dann da draußen im interstellaren Raum rumläuft, genauso von einem Proton eingefangen werden kann und dabei Strahlung abgibt, wie ich das im Labor messen kann. Das heißt, ich behaupte hier, dass Kenntnisse aus der Atom- und Kernphysik, die ich vom Labor kenne, einfach zu übertragen sind auf die Abläufe dort draußen im All. Ein ganz schön starker Tobak. Ich behaupte damit, dass die Naturgesetze, die wir kennen, überall im Universum gültig sind. Zumindest in dieser Gaswolke, die ziemlich weit von uns entfernt ist und auf die wir natürlich überhaupt keinen Einfluss haben. Merken Sie schon, worauf ich hinaus will. Wir haben natürlich Einfluss darauf, auf unsere Experimente im Labor. Da können wir unter kontrollierten Bedingungen Fragen an die Natur stellen. Zum Beispiel an die Natur des Wasserstoffs können fragen, hör mal Wasserstoff, wie viel Energie muss ich denn aufwenden, um dich zu ionisieren? Da könnte man ja meinen, naja, diese Naturwissenschaftler, das sind ja so Manipulatoren. Ja? Die erpressen ja die Natur nur durch ihre Experimente. Die Natur ist eigentlich ganz anders. Ja, wie die Natur eigentlich wirklich ist, das können wir Astronomen ihnen ja sagen. Denn wir können ja mit den Erkenntnissen, die man aus dem Labor gewinnt, aus diesen Erpressungsversuchen der Natur, wie Heisenberg das mal genannt hat, da können wir die Ergebnisse ja anwenden und können fragen, Himmel, wie siehst du das? Korrespondieren die Ergebnisse, die wir vom Himmel bekommen, mit den Ergebnissen, die wir im Labor bekommen? Und siehe da, hey, das passt zusammen. Diese Otto-Normal-H2-Region, die da draußen irgendwo im interstellaren Medium sitzt, verrät uns eine unglaublich interessante Geschichte darüber, dass wir tatsächlich was verstanden haben, da, wenn es darum geht zu fragen, was ist eigentlich die Natur der Dinge? Das heißt nicht, dass wir jetzt also sozusagen das Ding an sich erkennen. Das können wir sowieso nicht, da ist die Quantenmechanik schon davor. Die sagt uns, wenn ihr die Dinge sehr genau anguckt, dann wird es ja unbestimmt, dann schlägt die Unbestimmtheitsrelation zu. In diesem Sinne können wir die Dinge an sich, so wie sie tatsächlich sind, die kriegen wir nicht erkannt. Um es mal auf rheinländisch zu formulieren. Aber de facto ist es natürlich so, dass wir mit der Methode der Falsifikation, also herauszufinden, ob etwas falsch ist, arbeiten. Denn wenn wir jetzt herausgefunden hätten, der Erwartungswert unserer Ionisationsenergie des Wasserstoffs, nämlich diese 13,6 Elektronenvolt oder diese 150.000 Grad, die die Strahlung haben muss, ja, das hätte sich nicht erfüllt da oben, dann würden wir dumm da stehen. Also die Hypothese, mit der wir Astrophysiker arbeiten, die Naturgesetze würden überall im Universum gelten, diese, wie ich immer sage, maximal chauvinistische Aussage, die Menschen überhaupt treffen können. Sie merken schon, was mir hier fehlt, ist der rote Hosenträger, weil es ist maximaler Chauvinismus. Sie wissen ja, Chauvinismus ist der Glaube an die Überlegenheit der eigenen Gruppe und da sind wir in der Physik natürlich ganz stark, weil wir so erfolgreich sind mit diesem Ansatz. Und das Ganze aufgezogen an einer banalen, im Grunde genommen banalen Sache, nämlich einer Gaswolke. Aber schon die Entstehung der Gaswolke verrät uns etwas darüber, dass unsere Vorstellungen, wie die Dinge da draußen laufen, so völlig unsinnig nicht sein können. Die Entstehung einer Gaswolke ist ja etwas, was unserem normalen Anschauungsraum überhaupt nicht zur Verfügung steht. Oder haben Sie schon mal gesehen, dass eine Gaswolke irgendwo entsteht? Ja, haben Sie schon, klar. Aber nicht so wie im All. Das, was Sie gesehen haben hier auf der Erde, ist die Kondensation zum Beispiel von Wasser. Die warme Luft steigt auf, da oben wird es kühler, das Wasser kondensiert und so entstehen Wolken. Die wachsen von unten nach oben. Aber so wachsen die im All nicht. Nee, da kondensiert nichts. Es ist so kalt, da ist alles kalt. Was da draußen passiert, ist die Wirkung einer Kraft, die wir zwar kennen, hier, nur Schwerkraft, aber nicht in dieser Art und Weise, wie man es da draußen sieht. Denn da draußen, da gewinnt die Gravitation dann, wenn ein Objekt einfach groß genug geworden ist. Wenn die Masse des Objektes so groß geworden ist, dass seine eigene Schwerkraft die Bewegungen innerhalb dieses Objektes total dominiert. Und dann passiert etwas Wahnsinniges, nämlich das Gas unter seinem eigenen Gewicht zusammenfällt. Man muss sich das mal vorstellen, hier im Studio, ja, würde sich einfach alles, was hier an Gas in der Atmosphäre ist, schlagartig zusammenballen und würde hier die Größe eines Stücks Kreide bekommen und das war's. Irgendwo da hinten in der Ecke würde sich verdrücken. Das wär's. Wovon ich jetzt rede, sind nämlich Naturgesetze, die wir aus unserer Anschauung so gar nicht kennen können. Das mit dem Wasserstoff können wir messen, im Labor. Da können wir genau das Atom vermessen. Wir können ganz genau der Natur sozusagen unsere Erwartungswerte mitteilen, indem wir unsere Spektrographen auf die Frequenzen einstellen, die wir im Labor gemessen haben. So können wir herausfinden, was ist in so einem Gasnebel los. Aber bei dem Vorgang des Kollapses einer Gaswolke, da müssen wir was ganz anderes benutzen, nämlich unsere Fantasie und vor allen Dingen die Forderung, dass die Naturgesetze, die wir kennen, überall im Universum gültig sind. Denn wenn die Gravitationskraft tatsächlich stärker ist als zum Beispiel der Druck, den ein Gas hat, also mit anderen Worten die Verteilung von Dichte und Temperatur in einer Gaswolke, dann muss sie kollabieren. Das ist eine ziemlich starke Forderung, die, wie gesagt, mit unserem Anschauungsraum nichts zu tun hat. Und Gleiches gilt natürlich, und dann kommen wir sozusagen in das Zentrum dieser H2-Region, wenn es um die Sterne geht, die da drin stecken. Auch hier haben wir es mit Materiezuständen zu tun, die mit unserer Anschauung, und damit meine ich mit etwas, was unseren Labormöglichkeiten irgendwie zur Verfügung stehen würde, überhaupt nichts zu tun hat. Im Gegenteil, was wir hier tun, wenn wir über die Sterne sprechen, ist, wir gehen mit unseren Theorien, die sich erfolgreich bewährt haben, wenn es zum Beispiel um Kernforschungsanlagen geht, die Verschmelzung und die Spaltung von Atomkernen, mit diesen Theorien gehen wir an Objekte heran, die außerhalb unserer Anschauung, oder können Sie sich vorstellen, also jetzt erzählen Sie mir doch nichts, dass Sie sich vorstellen können, wie groß ein Stern ist. Wir können uns ja nicht mal vorstellen, wie groß diese 400.000 Kilometer bis zum Mond sind. Und die Sonne hat einen Radius von 700.000 Kilometer. Ja? Das ist praktisch, also jetzt mal unter uns, so knapp das Doppelte von der Entfernung Erde-Mond. So groß ist ein Stern. Ich meine, man kann sich natürlich immer einen Gasball vorstellen, oder was? Aber doch nicht mit einem Durchmesser von 1,4 Millionen Kilometer. Also nie im Leben. Das heißt, wir sind weit, weit, weit, weit, weit weg von dem, was wir uns irgendwie noch in Bildern tatsächlich klar machen können. Nix, da ist nix, bleibt nix. Und glauben Sie es mir, auch kein Astronom kann sich was darunter vorstellen. Wenn ich von Lichtjahren rede, dann ist das nur Gewöhnung. Gewöhnung ans Absurde, ans Riesige, ans Gewaltige. Aber was ich damit sagen will, ist, die Methode funktioniert. Diese H2-Region mit einer Ausdehnung von 10 Lichtjahren, ja, erzählt uns über die Strahlung praktisch die gesamte Geschichte der Natur. Ich könnte Ihnen jetzt, wenn ich noch Zeit hätte, würden wir einfach weitergehen, würden wir fragen, ja, wo kommen denn die Elemente her, die wir abgesehen von dem Wasserstoff auch noch in dieser Wolke sehen? Also sie kommen natürlich, das wissen Sie als alte Alpha Centauri-Seherinnen und Seher schon längst, ne, längst Bescheid, da gibt diesen Materiekreislauf, Sterne explodieren und so weiter. Ja, woher wissen wir denn das? Weil wir der Hypothese, dass die Naturgesetze überall die gleichen im Universum sind, also sagen wir, das scheint so falsch nicht zu sein. So sieht's aus. Also das ist ein Beispiel, was ich an dieser H2-Region eigentlich nur sagen wollte, ist, die Physik des Himmels oder die Physik des Universums ist außerordentlich erfolgreich, indem sie etwas tut, was sonst eigentlich niemals erlaubt ist. Nämlich von sich auf andere zu schließen, sozusagen. Das ist ein ganz anthropozentrischer Angriff aufs Universum. Wir sagen, das, was die Menschen wissen über das Universum, das ist überall der Fall. Und Sie wissen ja, Erfolg bedeutet, dass man einfach im richtigen Moment die richtigen Fähigkeiten hat. Und so scheint es zu sein.